Ja, also wie gesagt, also im Zeichen der Krise, Massenwahn und gewaltförmliche Vergleichung habe ich es im Untertitel genannt. Der Vortrag versteht sich als eine materialistische Reflexion auf die aktuelle Finanzkrise, wie sie also vor allem in den Jahren 2007 und 2008 dann heftig durchschlug. Ich versuche mittels einer an Adornos Kritik der Identitätslogik und so ein Redels Analyse der Realabstraktion eine geschärfte Kritik der politischen Ökonomie in Marxischer Tradition zu entfalten, um dabei auf die Verflechtung der Finanzmärkte mit ihren den gesellschaftlichen Ursachen und ihrer ideologischen Verarbeitung zu reflektieren. Also entscheidender Punkt ist dabei der marxische Krisenbegriff, den ich vor allem vor dem Hintergrund seiner Analyse des fiktiven Kapitals als die vollendete Verschleierung der kapitalistischen Gesellschaft begreife. Krise mit Marx diskutieren, das heißt also die Krise des Geldes zu diskutieren, die Krise des Kapitals und des Kredits, des fiktiven Kapitals. Diese Begriffe sollen also im Vortrag diskutiert werden als notwendige und falsche, also beides, sowohl notwendige als auch falsche. Ich möchte die ideologischen Verarbeitungsformen als die Zuspitzung des gesellschaftlichen Fetischismus verstehen. Diese Grundformen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft sind also gleich also in klassischer Sprachweise formuliert, gleichzeitig als Basis und Überbau zu verstehen, also ineinander verschränkt. Die auf gewaltförmlicher Vergleichung beruhende politisch-ökonomische Struktur des Kapitalismus und die ihr entsprechenden Bewusstseinsformen sollen also im Vortrag in ihrer Verquickung miteinander betrachtet werden. Es geht mir ganz speziell darum, gerade gängige Erklärungen der Krise, namentlich wie es so gerade so durch die Medienlandschaft flattert, also der Finanzmarkt als angebliche Krisenursache, die egoistischen Manager als Krisenursache oder gar Geiz und Gier oder so etwas, sozusagen als ein Massenwahn zu entlarven, der aus dieser bestehenden Form von Gesellschaft heraus resultiert. Erstens möchte ich kurz so empirisch positivistisch darlegen, was überhaupt geschah, was sozusagen diese empirische Oberflächenebene dieser Krise ist. Dann zweitens möchte ich die marxischen Kategorien entfalten, vor allem mit der Zuspitzung hin zum fiktiven Kapital und zu der aus dieser Gesellschaft heraus resultierenden Alltagsreligion, also wie sich das im Bewusstsein, wie sich die gesellschaftlichen Verhältnisse notwendig im Bewusstsein der Subjekte falsch widerspiegeln. Dann möchte ich zwei gängige linke Erklärungsansätze diskutieren, einander gegenüberstellen, also den von Norbert Renkler und den von dem Michael Heinrich. Und abschließend dann einiges tatsächlich dann zu Massenwahn dann sagen, also vor allem auch die Diskussion in diesem Deutschen Bundestag, von dem Steinbrück gab oder was der Spiegel so absondert oder was der IFO-Vorsitzende Hans-Werner Sinn von sich gibt, so als Beispiel. So, also nun erstens, was geschah überhaupt von der Wirtschafts- zur Finanzkrise? Das Ganze reicht ja zurück bis Mitte 2000. Also da hatten wir diesen Boom der Immobilienmärkte in den USA. Ja, das ist das Gängige, was man eigentlich auch jetzt so hört, was in den Nachrichten rauf und runter kam. Da fasse ich mich kurz, weil das kennen dann vielleicht doch einige. Also amerikanische Bürger mit geringer Zahlkraft kaufen Eigenheime, finanzieren sie mit zinsgünstigen, aber flexiblen Darlehen, meistens ganz ohne Eigenkapital. Aufgrund enormer Nachfrage steigen dann die Werte der Immobilien enorm an. Vermittelt über diesen gesteigerten Wert werden neue Kredite aufgenommen, steigende Konsumwünsche. Es kommt dann zur Herausbildung sogenannten Subprime-Marktes, also die Leute, die sagen, weniger privilegiert sind, also sogenannte Ninja-Kredite wurden vergeben, also an Leute, die kein Einkommen haben und kein Vermögen besitzen und auch arbeitslos sind. Die bekamen also in der Zeit dann munter Kredite. Und es gab dann eben also diese Banken, die das aufgenommen, die diese Kredite vergeben haben, die haben dann diese Kredite wiederum an andere Banken verbrieft und kam dann eben letztendlich dazu, dass sich das als faule Kredite erwies und dann dieser berühmt, was in den bürgerlichen oder in den Medien dann oft diskutiert wird als Dominoeffekt. Die Banken vertrauen sich untereinander nicht mehr und kam dann eben zu diesem klassischen Zusammenbruch Zusammenbruch der Finanzinstitute am 8. September diesen Jahres, also May und Mac am Ende, also die beiden größten Baufinanzierer der USA, begeben sich in staatliche Obhut. Die Regierung übernimmt die Kontrolle über sie. Am 15. September dann die Pleite von Lehman Brothers, worauf die US-Notenbanken 180 Milliarden Dollar in die Finanzmärkte pumpen, um die Liquidität zu erhalten, was nichts hilft. Die Kurse fallen weiter. Am 26. September zerkracht dann mit Washington Mutual die größte US-Sparkasse. Am 29. steht die deutsche Hypo Real Estate Bank kurz vorm Kollaps. Das US-Repräsentantenhaus stimmt dann letztendlich doch noch dem Rettungspaket in Höhe von 700 Milliarden Euro zu. Gut, und dann ab Oktober wird es dann auch deutlich, oder das flüstert sich dann so durch, dass die Auswirkungen auf die sogenannte Realwirtschaft deutlich werden, namentlich auf die Autoindustrie. Wir haben ja gegenwärtig die Diskussion um Opel in Deutschland. Es droht also massiver Stellenabbau. Island war, haben wir diesen Staatsbankrott von Island und die Verstaatlichung der größten isländischen Bank überhaupt, privaten Bank, die letzte Großbank Islands wird verstaatlicht. Damit würde, schreibt die, das ist ein Zitat aus der Wirtschaftswoche, Island beerdigt den Kapitalismus und es gibt das große Comeback der Politik. Die Festungen, auch Zitat Wirtschaftswoche, die Festungen des Kapitalismus wanken aller Orten, wird da geschrieben. Und zwar unter dem Eindruck, dass am 16. Oktober die Schweizer Bank UBS unter staatlichen Schutz schlüpft. So, ja, der Ruf nach dem Staat vereint dann also viele gesellschaftliche Branchen, die Banken, die Autoindustrie, selbst Immobilienfonds, so, die rufen also nach staatlicher Hilfe und es scheint halt so, als ob so der Staat so die ganz große Alternative dazu wäre. Gut, das ist also das, was empirisch geschehen ist. Und also sozusagen, was sozusagen auch in dieser öffentlichen Diskussion kommt, ist sozusagen dieser Grundpunkt, also keine Bank hat selbst so viel Geld, wie sie tatsächlich permanent verleiht. Also haben sie also mit dieser Problematik des fiktiven Kapitals zu tun, dass also diese einzelnen Geldmengen, dass sie also mehrfach dann eben auch verliehen werden und in verschiedenen Bereichen dann gleichzeitig aktiv sind. Um auf einer tiefergründigen gesellschaftskritischen Ebene zu diskutieren, also zu diskutieren, worum es sich auf einer gesellschaftlich-analytischen Ebene, worum es sich dabei überhaupt handelt, warum Banken mehr verleihen können, als sie haben und was das Ganze bedeutet. Deswegen, das möchte ich auf den Begriff bringen und möchte vor diesem Hintergrund überhaupt erstmal die marxische Analyse in Bezug auf die Krisentheorie vorstellen, wo es ganz deutlich also zwei Ebenen gibt. Also einerseits die grundlegendere Argumentation, was überhaupt Geld ist oder das Auseinanderfallen von Ware und Geld auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf einer höheren Ebene dann das Auseinanderfallen von Realkapital und zinstragendem Kapital. Also nun zum zweiten Punkt, Krise, gewaltförmige Vergleichung und Massenwahn. Also jetzt sich drehend um die marxische Analyse im Kapital. Das Buch also, das Kapital, das als Werk jetzt beginnt ja, der Joachim Bruhn weist darauf gern und zu Recht hin, also es beginnt nicht mit der Ware, wie viele Marxisten immer sagen, so, ja, die marxische Analyse beginnt mit der Ware, haha, tut's nämlich nicht, beginnt mit dem Reichtum. Der erste Satz, Reichtum in Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Und in diesem Satz sind also die grundlegenden Momente und grundlegenden Motive materialistischer Gesellschaftskritik prinzipiell auch schon versammelt. Also der Reichtum, der den Einzelnen entzogen ist. Also Reichtum ist ja eigentlich was Tolles, man reich ist, sondern eine vielfältige gesellschaftliche Reichtum, die Springquellen des gesellschaftlichen Reichtums und so weiter, sind den Individuen entzogen. Also sie können sie großteils nicht nutzen, bis auf die, denen es halt gehört und die anderen eben nicht. Die Herrschaft ist da angesprochen, also das Vorhandensein eines Staates, der das Ganze diktiert und durchsetzt. Dann das Vorhandensein einer kapitalistischen Produktionsweise, die letztendlich einzig und allein der Akkumulation von Kapital dient. Und ja, letztendlich Produkte, die in dieser Gesellschaft samt und sonders per se und vorab immer nur als Waren auftreten. Das heißt, man muss Geld vorstrecken, wenn man in den Genuss dieser Waren kommen möchte. Oder man hat eben keins und dann kommt man eben nicht in den Genuss. Also Grundansatz, der gesellschaftliche Reichtum ist den Individuen entrissen und sie treten also als vereinzelte Produzenten auf, und das bedeutet, dass ihre Produkte, das, was sie herstellen, die müssen das sagen, nachdem sie es produziert haben und bevor sie es nutzen können, müssen sie also diese Produkte miteinander vermitteln. Das heißt, sie treten als Waren auf, die also getauscht werden, und als solche bekommen sie etwas angedichtet, nämlich den Wert, und an diesen Produkten spiegelt sich darüber, dass sozusagen geglaubt wird, alles hat Wert, darüber spiegelt sich an diesen Produkten dann das gesellschaftliche Verhältnis wieder. Also der Wert ist Ausdruck oder ist Reflexion eines gesellschaftlichen Verhältnisses an einzelnen Produkten, die Menschen herstellen. Und der tritt dann auf, wenn die Produkte als Waren gedacht und dann auch praktisch getauscht werden. Die Tatsache dieser Trennung, dieser Losreißung der Einzelnen vom gesellschaftlichen Reichtum zwingt die Individuen also in die Vereinzelung. Er zwingt sie, ihre Gesellschaftlichkeit hinter ihrem Rücken, also nach der Produktion, erst herzustellen. Sie müssen, sind zwangsläufig dazu verdonnert, da sie eben vereinzelt sind und ihnen diese Produktionsmittel nicht gehören, müssen sie zwangsläufig ihre Produkte als Waren denken. Sie müssen dann ihre Arbeiten als Abstrakte aufeinander beziehen. Sie sind gezwungen, ohne es zu wissen, einen gesellschaftlichen Fetischismus zu Wege zu bringen. Das heißt, eine Gesellschaft, in denen ihre Waren ein Eigenleben bekommen und sie selbst, die Individuen nämlich, zu Anhängseln ihrer eigenen gesellschaftlichen Bewegung werden. Ein Produkt als Ware denken, das geht nur, indem man es als eigentümliches Doppelding denkt, nämlich einerseits konkreter, sinnlich-materieller Gegenstand, also im marxischen Duktus dann der Gebrauchswert, und andererseits kommt diesem Produkt unter der Hand ein geheimnisvoller Wert zu, also Ausdruck eines gesellschaftlichen Verhältnisses, was man im einzelnen Produkt so überhaupt nicht ansieht. Kein Physiker oder Chemiker hat je ein Atom Wertgegenständlichkeit an der einzelnen Ware gefunden, schreibt Marx. Sie wissen das nicht, aber sie tun so, als ob sie es wüssten. Also sie müssen den Wert denken, und das drückt sich dann auch in ihrem Denken aus. Die Produkte sind niemals wirklich gleich, werden aber im Tausch als gleich gedacht und als gleich behandelt. Sie haben real gleich zu sein. Der Maßstab dieser Gleichheit ist gleichzeitig in den Köpfen der Agierenden und doch auch außer ihnen, sowohl in den Köpfen als auch außer ihnen, und weder das eine noch das andere. Und das wird durch das Handeln gesetzt, aber dennoch, trotzdem, obwohl sie im Tausch die Produkte prinzipiell gleich sind, bleiben sie doch, sagen, auf Gebrauchswertseite prinzipiell unterschiedlich. Sie entsprechen in ihrer Naturalform, also als sinnliche Gegenstände, niemals der gesellschaftlichen Form, in die sie gepresst werden. Und hier ist sozusagen auf aller grundlegendster gesellschaftlicher Ebene die Möglichkeit, ganz wichtig, noch nicht die Realität, sondern die Möglichkeit der Krise anzusetzen. Also, dass überhaupt diese ganze gesellschaftliche Vermittlung auf grundlegender Ebene erstmal so passieren muss, dass diese Produkte eben mit Gewalt in diese gesellschaftliche Form gepresst werden und der Reichtum den Individuen entrissen ist. Und das muss sich dann, dieser absolute schreiende Gegensatz, der sich da entfaltet, muss irgendwie mit Gewalt vermittelt werden. Und das ist sozusagen eine vorab und prinzipiell immer prekäre Angelegenheit. Und also auf dieser Ebene ist die Krise, sagen, absolutes Grundmoment jedweder kapitalistischen Gesellschaft, also zumindest der Möglichkeit nach. Und dieses Entreißen des Reichtums von den Individuen, das geschieht, also da war vorher bereits der Staat notwendig, der ist also wie der Agnoli das sagt, der muss immer schon da sein, ohne Staat ist es überhaupt nicht denkbar. Das ist auch die Skurrilität, wenn heute immer nach dem Staat gerufen wird, also als sei der Staat der Ökonomie was Gegensätzliches, was aber eben nur auf einer sehr abgeleiteten gesellschaftlichen Erscheinungsebene so ist, ne? Also Der Staat muss immer schon da sein, ohne ihn und seine gewaltvolle Setzung. Die Vertreibung der Bauern von ihren Ländereien in der sogenannten ursprünglichen Akkumulation des Kapitals, also von Marx für 16. bis 17. Jahrhundert in England beschrieben. Ohne diesen gewaltförmigen Akt der Entreißung der Produktionsmittel und des Reichtums von den Individuen ist keine Gesellschaft denkbar, die sich über Ware und dementsprechend dann auch Geld und Kapital vermittelt. Der Staat setzt also mit seiner gewaltförmigen Entreißung des Reichtums von den Individuen die Produkte in die Form der Ware, erzwingt damit den Wert als die allgemeine Denkform, erzwingt damit den gesellschaftlichen Fetischismus. Also ist die gesellschaftliche Bewegung von den Individuen verselbstständigt und setzt genau damit die Möglichkeit der Krise in die Welt. Staat und Krise, wie Wert und Krise, sind also von Anbeginn miteinander verquickt. Und indem der Reichtum in seine ihm gegenteilige Form gebracht wird, nämlich in die der Ware, als Ansammlung von Waren der gesellschaftlichen Nutzung dann demzufolge entzogen wird und die Produkte in eine ihnen völlig fremde Form gepresst wird, in der sie sich nur mit Gewalt halten lassen. Das ist sozusagen die absolute Grundlage der Krise, in die das kapitalistische System gerät. Ich sage jetzt was zum Zusammenhang von Ware und Geld, also dieser sozusagen basaleren Ebene von gesellschaftlicher Krise. Also das Setzen der Produkte in die Form der Ware erzwingt sie als Wert zu denken und sie zu tauschen, zwingt die Produkte in doppelter Form zu denken, einerseits konkret als unterschiedliche Gebrauchsdinge und andererseits als abstrakte, gleiche Wertgegenständlichkeiten. Es zwingt sie so zu denken und sich dementsprechend auch zu verhalten. Das Denken selbst, dass sie Dinge real in dieser Form denkt, ist also auf seltsame Weise doppelt. Es nimmt sämtliche gesellschaftlichen Sachverhalte in dieser eigentümlichen doppelten Form wahr. Also wir haben ja sozusagen schon die Verquickung von basaler gesellschaftlicher Vermittlung und dem Denken, was mit dieser Form von Vermittlung zusammenhängt, weil dieses haben es also mit einer Gesellschaft zu tun, die immer gleichzeitig auch gedacht werden muss, also wo Erkenntnis und gesellschaftliches Handeln immer vorab miteinander verquickt sind. Die Produkte in dieser Form der Ware müssen zwangsläufig getauscht werden. Ihr doppelter Charakter kann nur dann nach außen treten, wenn er sich an einem anderen, einem äußeren Gegenstand zeigt. Die Ware muss sich also, jetzt wieder in den Worten von Marx, verdoppeln in Ware und Geld. Dabei setzt die als reiner Gebrauchswert erscheinenden, Ware setzt sich dann zu der anderen, zum Geld, in ein Verhältnis und die eine Seite, die Ware, erscheint dann nur als etwas Natürliches, als reiner Gebrauchswert und das Geld erscheint dann demgegenüber als rein abstraktes Etwas, also so wie reine Verkörperung von Gesellschaftlichkeit. Dass die Ware also auch Wert ist, dass sie selbst diesen Doppelcharakter hat, zeigt sich also erst am Geld, als dem Wertspiegel, dessen konkrete Seite vom Denken in diesen Formen dazu gezwungen wird, purer Ausdruck des Wertseins, und im Geld kehrt sich dieses Verhältnis dann um und stellt sich den anderen Waren gegenüber auf den Kopf. Jede Ware muss sich im Tausch in Geld umsetzen. Sie muss also, Marx sagt, den Salto Mortale wagen, also den Todessprung. Und schafft sie diese Umsetzung nicht, schafft es also die Ware nicht, ihren eigenen inneren Widerspruch so nach außen zu tragen, dass sie sich im Geld reflektiert, dann verfehlt sie ihren Daseinszweck, nämlich ihre Darstellung in Geld. Und die gewaltvolle Einheit von Gebrauchsding und Gesellschaftsding kann sich nicht halten. Die Ware fällt aufgrund ihres inneren Widerspruchs auseinander. Sie erweist sich, so nützlich und qualitätsvoll sie als Einzelne auch immer sein mag, als purer Schrott. Hier gewinnt also dann die in der Warengesellschaft angelegte Krise deutliche Konturen. Es misslingt, die Dinge real in der doppelten Struktur, in die doppelte Struktur von Gebrauchswert und Wert, also von Ware und Geld, zu zwingen. Die Realität spielt nicht mit, in diese ja letztlich äußerliche Form gepresst zu werden. Die innere Einheit von Ware und Geld bricht also auseinander, und damit haben wir die bereits angesprochene Möglichkeit der Krise. Und dieses Auseinanderfallen von Ware und Geld wird dann, da komme ich dann hin, das ist der Punkt, wo ich hin will, also dann zeigt sich dann auf gesellschaftlicher Ebene im Auseinanderfallen von realer Produktion und Finanzmarkt auf der anderen Seite, sozusagen in einem gesellschaftlich komplexeren Zusammenhang. Und in diesem Punkt dann als Realität der Krise, also von der Möglichkeit der Krise zur Realität der Krise. Auch hier bei dieser Verdopplung der Ware in Ware und Geld, die ich gerade diskutiert habe, spielt also der Staat die Schlüsselrolle. Der Staat wird uns also durchgängig immer wieder begegnen bei dieser ganzen Angelegenheit. Also der Warentausch erzwingt zwar irgendein Äquivalent, also etwas, worin sich alle Waren spiegeln, aber eben nicht ein bestimmtes, also dass ein bestimmter Gegenstand dann tatsächlich Geld wird. Genauer, der Warentausch setzt prinzipiell jedes Produkt in diese Rolle, so dass Warentausch letztlich unmöglich wäre. Erst der Staat setzt dann eine bestimmte Ware als allgemeines Äquivalent und sorgt dafür, dass, ganz wie Frank Schirmacher in einer FAZ-Kolumne schrieb, überhaupt irgendetwas gilt. Der Staat setzt das Geld und das Geld setzt, sein Name sagt es, Geltung. Ohne Staat würde der Warentausch vor lauter Krise überhaupt gar nicht erst in Gang kommen, würde nicht den Bruchteil einer Sekunde als allgemein gesellschaftlicher existieren können. Er würde sofort krisenhaft kollabieren. Der Staat mit seiner Gewalt und seiner Setzung des Geldes versucht, den Kollaps einer Gesellschaft des den Individuen entrissenen Reichtums, des Ausschlusses aller durch alle aufzuschieben. Nicht endgültig auf diesen Widerspruch aufzuheben, sondern ihn halt immer wieder hinauszuschieben. Der Staat erst setzt, ist jetzt mehr so als Anhang noch zu dem Gedanken, der Staat setzt überhaupt auch erst tauschende Rechtssubjekte, also die Individuen, die dann diese Waren auch tauschen, in eine bestimmte Form, also auch die nicht nur die Waren müssen zurechtgequetscht werden, sondern auch die Individuen müssen in diese Form des Subjekts kommen und das müssen die an sich selbst auch vollziehen, also sich selbst in diese Form bringen. Was die Bedeutung auch der Psychoanalyse für die Gesellschaftskritik ausmacht, dass man das eben auch auf den Schirm kriegt, wie die Individuen sich selbst zu Subjekten zuzurichten haben. Gut, ich komme jetzt zum Begriff des Kapitals möglich ist, also um das sozusagen auf der Ebene diskutieren zu können, auf der sich gesellschaftliche Krisenprozesse dann heute auch ereignen. Möglich ist also eine Gesellschaft, die auf diesem Modus von Wert, Ware und Geld gründet, nur als Kapitale. Also das Geld muss sich auf sich selbst beziehen und unter Einsaugung von menschlicher Arbeitskraft, permanenter Vernutzung menschlicher Arbeitskraft permanent anwachsen. Auch hier ist es wieder der Staat, der das Fortexistieren dieser ganzen Angelegenheit immer wieder erzwingt, indem er die Eigentumsverhältnisse garantiert, indem er die Klassenverhältnisse stützt und auch indem er die Kapitalisten selbst davon abhält, sich gegenseitig ihre Produkte und ihre Maschinen und ihr Wissen wegzunehmen und sie vielmehr alle in den Zustand allgemeiner Konkurrenz setzt. Als sich auf sich selbst beziehendes setzt das Kapital eine unentwegte Dynamik in die Welt. Das Kapital muss ebenfalls wie Ware, Wert und Geld gedacht werden. Das Kapital ist damit ein notwendiges Produkt des Denkens von Menschen, denen der gesellschaftliche Reichtum entrissen ist und ihnen, wie gesagt, als eigenes Gegenteil erscheint. Das Kapital ist Resultat eines Denkens, das sich per se in konkrete Gebrauchsgegenständlichkeit auf der einen Seite und abstrakte gesellschaftliche Wertgegenständlichkeit auf der anderen Seite teilt. Also immer diese Doppelstruktur in abstrakt und von, also dass ein gesellschaftlicher Zusammenhang immer in diese beiden Bereiche abstrakt und konkret auseinanderfällt. Kapital daher gedacht und praktiziert als Geld, als Wert, also eine pure gesellschaftliche Fiktion, die sich an den einzelnen Dingen spiegelt, weil sie in ihrer Nutzung den Menschen entrissen sind. Und andererseits konkret als Einsaugung lebendiger Arbeitskraft, die zu Tode kondensiert, um immer wieder aufs neue lebendige Arbeitskraft permanent diese gesellschaftliche Verwertungsmaschinerie einzusaugen. Das Kapital ist also ein gesellschaftliches Verhältnis, eine bestimmte Art, auf welches sich die bürgerlich vergesellschafteten Individuen zueinander verhalten, ihre Arbeitskraft zur Ansammlung von Kapital nämlich zu verausgaben. Also das Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis der Herrschaft, ein gesellschaftliches Verhältnis der Ausbeutung und ein gesellschaftliches Verhältnis der Aneignung, aber es ist ausdrücklich kein Unterwerfungsverhältnis der Arbeit unter das Kapital, wie viele Marxisten gerne glauben, sondern es ist so, wie Marx sagt, dass der formellen und auch reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital. Heißt, die Arbeit wird selbst ein Teil des Kapitals, also wird in diesen gesellschaftlichen Mechanismus des Kapitals einverleibt und die agieren dann auch als Teile des Kapitals, also klein v, variables Kapital. Das Kapital ist also, das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis ist ein Prozess, dem sein eigenes Resultat immer schon vorausgeht. Dem Warenfetisch und dem Geldfetisch, also dass die Form der Ware als natürlich erscheint, dass Dinge Waren sind und dass es als natürlich erscheint, dass eine bestimmte Ware das allgemeine Tauschmittel ist, gesellt sich ein Kapitalfetisch hinzu, der also erstens vorspiegelt, dass jedwede Produktion immer nur kapitalistisch oder immer schon Kapital ist, also schon der Faustkeil ist irgendwie eine Form von Kapital. Weiterhin erscheint das Kapital real, scheinhaft als Maschinerie, die den Einzelnen anwendet, also der Arbeiter wird Teil des Kapitals. Und drittens erscheint das Kapital zwangsläufig in genau der doppelten Form, in der auch schon die Ware erscheint, also einerseits als Geld, das immer mehr wird, und andererseits konkret als Maschinerie, an der Menschen arbeiten. Und sein Wesen verhüllt sich auf diese Weise. Es wird das Verhältnis, das Kapital als Verhältnis wird verschleiert und erscheint an einem Ding. So, weiter vorstoßend zum Krisenbegriff komme ich zum Begriff der kapitalistischen Akkumulation. Wenn Geld sich also auf sich selbst bezieht, dann versteht es sich nur von selbst, dass das Produkt dieses Prozesses selbst wieder Ausgangspunkt einer erneuten Verwertungsbewegung wird, dass das Resultat dieses ganzen Prozesses wieder zu seinem eigenen Ausgangspunkt wird und dabei eine Spirale ständiger Verwertung erzeugt wird. Akkumulation, das ist also das ständige Anwachsen des gesellschaftlichen Reichtums, die ständige Anhäufung des von den Individuen getrennten Reichtums, der sich als Macht ihnen gegenüber verselbstständigt und die Einzelnen also als pure Anhängsel, die ihn zwar betreiben, aber dieser Prozess dann letztendlich mitschleift. In sich immer weiter durchkreuzenden Kreisläufen von Warenkapital, Geldkapital und produktivem Kapital schwillt die gesellschaftliche Masse des Kapitals immer weiter an. Diese Macht wird von den, also in der Volkswirtschaftslehre dann verdinglicht als BIP, ne, Bruttoinlandsprodukt zu fassen versucht und stockt also das gesellschaftliche Reichtum, dann gefriert den Ökonomen und den Politikern das Blut in den Adern und dann kann sich die Bevölkerung, die durchgeschleift wird, oft nicht mal mehr ernähren. In diesen Stockungen der Akkumulation haben wir es nun mit der Realität der Krise zu tun. Also vorher hatte ich die Möglichkeit der Krise diskutiert. Also sozusagen die Ware, die sind Salto Mortale vollführt und in Stockungen der kapitalistischen Akkumulation haben wir es jetzt mit der Realität der Krise zu tun. Es gelingt dem Kapital nicht mehr, sich produktiv zu verwerten, also neues Kapital zu setzen und dann, genau dann, haben wir es mit einer gesellschaftlichen Krise zu tun. Nur wenn das Kapital sich nicht mehr verwerten kann, befindet sich die Gesellschaft in der Krise. Also nicht, wenn es irgendjemandem schlecht geht, das ist für den Kapitalismus einigermaßen egal, sondern dann, wenn es sich das Kapital tatsächlich in der Krise befindet. Wenn, also nochmal sozusagen nochmal auf der Ebene von Kapitalband 2 formuliert, wenn also das Geldkapital und das Warenkapital und das produktive Kapital, wenn die sich in ihren Kreisläufen nicht mehr entsprechen oder ja, so klassisch volkswirtschaftlich formuliert, wenn Geld- und Warenstrom auseinanderfallen und sich die Geldmenge und die Warenmenge nicht decken, so formuliert, das wird das ja in der VWL diskutiert, also wenn das Problem der Inflation und der Deflation auftritt, also entweder zu viel oder zu wenig Geld da ist. Das Kapital kennt also keine einzige Grenze als sich selbst. Es ist in seinem Drang, sich permanent auszuweiten, unersättlich und begrenzt wird es aber durch beschränkte Märkte. Es begründet sich eine gesellschaftliche Bewegung, die den Einzelnen nicht nur zum Anhängsel der Kapitalbewegung macht, sondern ihn auch in der Krise außer Kurs setzt. Es kommt zu einer massenhaften Verüberflüssigung von Menschen. Angesichts des, wie Marx das nennt, in Band 1, absoluten und allgemeinen Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation, der Akkumulation von Reichtum an einem Pol und von Elend am anderen Pol des gesellschaftlichen Verhältnisses sprach Marx noch von einer Entstehung einer industriellen Reservearmee, was heute purer Euphemismus wäre, denn große Teile der Weltbevölkerung sind heute vom Standpunkt der Verwertung aus betrachtet vollkommen unnütz und werden dies auch bleiben. Die sind sich selbst und ihrer Elendsverwaltung überlassen und haben allenfalls auf karitative Projekte zu hoffen, solange die Konjunktur das einigermaßen zulässt. In ihrem Elend reagieren sie leider, wie die meisten Elenden, mit Hass auf Emanzipation und nicht, was jederzeit auch möglich wäre, mit Befreiung. Auch diese Bewegung der Akkumulation des Kapitals, mit der ihr innewohnenden Zwang zur Überakkumulation, also dass ja viel mehr, dass das Kapital sich nicht verwerten kann, Zwang zur Überakkumulation bleibt eine Bewegung scheinhafter Realität. Grundlage bleibt der Wert als zwar objektives, aber eben doch Gedankending. Er bezieht sich als Kapital auf sich selbst und saugt die Arbeitskraft ein und akkumuliert so lange, bis ihm äußere Grenzen gesetzt werden. Auch die Bewegung der Kapitalakkumulation gäbe es also nicht, wenn sie nicht gedacht würde. Nach der Logik, wer A sagt, muss auch B sagen, muss, wer den Wert denkt, auch das Kapital denken und muss seine rastlose Verwertungsbewegung nachvollziehen, die zwangsläufig in die Stockung gerät, dann, wenn das Kapital überakkumuliert. Auch die Akkumulation des Kapitals zeigt sich doppelt, einerseits als Anhäufung von Geld, andererseits als stetig wachsende Produktivität. In dieser doppelten Erscheinung wird das Kapital verkannt und das Problem auf angeblich Schuldige verlagert, also auf jene, die seit je mit dem Geld in Verbindung gebracht werden. Ich muss, glaube ich, nicht sagen, wen das trifft. Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation als tatsächliche Geburtsstunde des Kapitals, also das Entreißen der Produktionsmittel von den Produzenten, geschah unter staatlicher Regie. Die kapitalistische Entwicklung ist daher stets und von Anbeginn immer mit dem Staat verknüpft. Darauf hatte ich bereits verwiesen. Im Fortlauf der gesellschaftlichen Akkumulationsbewegung tritt der Staat dann nur scheinbar in den Hintergrund. Er steht immer bereit, um die Bedingungen abzusichern. Und vor allem in der Krise ist er in der Lage, die dann zwischenzeitlich schon prekäre, wertförmige Vergesellschaftung mit purer Gewalt weiter am Leben zu halten. Der Wert wird dann vom Kapital durchgeschleift, der Ausschluss aller durch alle wird Chefsache. So, reales und fiktives Kapital. Auch das akkumulierende Kapital erscheint dem gesellschaftlichen Bewusstsein notwendig in sich ausschließenden Formen, nämlich als reales und fiktives Kapital. Also wie sozusagen auf basaler Ebene der Prozess in Ware und Geld auseinanderfällt und damit die Möglichkeit der Krise gesetzt ist, so haben wir es jetzt mit dem Auseinanderfallen von realem, sozusagen produktiven Kapital und dem Finanzkapital auf der anderen Seite zu tun. Ein Gegensatz, der sowohl scheinhaft ist als auch real. Im tatsächlich funktionierenden Kapitalismus hat also kein Kapitalist oder Unternehmer eigentlich exakter so viel Geld, dass damit auf der Höhe des erreichten Produktivitätsniveaus noch produziert werden könnte. Er leiht sich also Geld aus. Er nimmt einen Kredit auf und zahlt ihn mit Zinsen zurück. Und damit bricht dieses Kapital in diese zwei Seiten auseinander. Dass man auf der einen Seite eins hat, was produziert und tatsächlich wahre Arbeitskraft verwertet und auf der anderen Seite das Kapital, was sich nur dadurch verwertet, dass es sich eben verleiht und mit Zinsen zurückgezahlt wird. Die notwendige Folge kapitalistischer Akkumulation besteht darin, dass überschüssiges Kapital, das sich nicht produktiv verwerten kann, eben jetzt spekulativ verwertet werden kann, also verliehen werden kann an andere, die es dann vielleicht doch verwerten. Und damit wird die Krise aufgeschoben und einerseits die Krise aufgeschoben und andererseits wird damit der Verwertungskreislauf des Kapitals angeheizt. Die gesellschaftliche Entwicklung zwingt dazu, dass Kapital in zwei völlig verschiedenen, polarisch sich ausschließenden und sich gegenseitig ergänzenden Formen zu denken und sich dementsprechend auch zu verhalten. Also reales produzierendes und zinstragendes Kapital auf der anderen Seite, welches sich scheinbar entkoppelt dadurch vermehrt, dass es sich verleiht und mit Zinsen zu seinem Besitzer zurückkehrt. So kommt es dann zur wundersamen Verwertung des Kapitals, scheinbar ohne reale Produktion. Das Kapital trägt Zinsen, scheinbar so natürlich wie der Birnbaum Birnen. Marx, Band 3. Ne? Der Zinsfetisch ist dann der Kapitalfetisch, also der sozusagen suggeriert, dass das Ganze natürlich ist, der die wundersame Selbstvermehrung des Kapitals als natürlich imaginiert. Auf noch recht einfacher Stufe leiht eine Bank einem Unternehmer Geld und bekommt es mit Zinsen zurück. Das ist die einfache Gegenüberstellung von realem und zinstragendem Kapital. Per se erstmal vom kapitalistischen Standpunkt aus betrachtet eine klasse Sache, solange die ganze Angelegenheit nicht auseinanderbricht. Also solange das zusammenhält noch. Also wenn tatsächlich das verliehene Kapital dann auch verwertet wird und auch zurückgezahlt wird. Im kapitalistischen Normalfall verleiht jede Bank selbiges Kapital mehrfach, in der Hoffnung, es jeweils mit Zinsen zurückzubekommen. Der gesellschaftliche Verwertungsprozess treibt damit zum fiktiven Kapital, das nach Marx eine rein illusorische Vorstellung darstellt. Der voll entfaltete Kapitalismus erscheint als Gegensatz von realem und finanziellem, also zinstragendem Kapital, und das fiktive Kapital dann nochmal als Zuspitzung des zinstragenden Kapitals. Es ist als zu sich selbst gekommenes zinstragendes Kapital zu bezeichnen. Die Aktie mit ihrem Aktienkurs ist fiktives Kapital. Der Wert als scheinhafte Realität, der sich nur auf sich selbst bezieht, wird hier auf die absolute Spitze getrieben. Letztendlich ist auch das fiktive Kapital real, wie auch das reale gewissermaßen fiktiv ist. Und sie zerfallen in diese zwei Gegensätze, von denen der eine nur real und der andere nur fiktiv zu sein scheint. Also man hat dann diese Problematik, dass sozusagen, also dass dieses fiktive Kapital, das erscheint, nur fiktiv, und der ganze Zusammenhang mit dem wirklichen Verwertungsprozess des Kapitals geht bis auf die letzte Spur verloren, und die Vorstellung vom Kapital als einem sich durch sich selbst verwertenden Automaten befestigt sich. Bei Überakkumulation hat das Kapital, das sich nicht mehr produktiv verwerten kann, die Tendenz, eben in den Finanzbereich abzuwandern und sich dort ohne Produktion auf sich selbst zu beziehen. Die sich dabei auftürmenden Finanzblasen sind ein Ausdruck nicht mehr gelingender Kapitalverwertung und auch der Durchkapitalisierung der Gesellschaft mit Tendenz ihrer letztlichen Selbstzerstörung. Und das sind dann Formen, die dann dazu treiben, die fortgesetzte Verwertung und schließlich die stockende Verwertung und schließlich ihr Zerbrechen, das eben letztlich konkreten Schuldigen zuzuschreiben. Kommt es also zu diesem Auseinanderfallen von realer Produktion auf der einen Seite und diesem zinstragenden und fiktiven Kapital auf der anderen Seite, dann haben wir also die Realität der Krise. Also diese beiden gesellschaftlichen Bereiche brechen also real auseinander, und damit realisiert sich so die logische Unmöglichkeit, die kapitalistische Verwertung an sich per se schon enthält, also schon diese einfache Warengleichung x Ware A ist gleich y Ware B, die ist ja per se schon, ist es ja eine logische Unmöglichkeit, weil sagen Rock niemals gleich Leinwand ist, weil das eben aber im Tausch aber eben immer real so gesetzt wird, und das, was da auf dieser grundlegenden Ebene nur der Möglichkeit nach zur Krise tendiert, das zeigt sich dann auf dieser höheren gesellschaftlichen Ebene im Auseinanderfallen von realem Kapital und zinstragendem Kapital an der Gestalt, dass dann tatsächlich die gesamte gesellschaftliche Reproduktion in der kapitalistischen Gesellschaft untergraben wird. Gut, ich komme jetzt zu diesem Bewusstsein, zu dieser Alltagsreligion in der Warengesellschaft. Die Warengesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft, erzeugt also aus sich heraus eine Alltagsreligion, in der die Gegebenheiten dieser Gesellschaft, namentlich also die Existenz des Kapitals und die Tatsache, dass jeder Boden eine Rente, also ein Einkommen abwirft und dass Arbeit natürlicherweise Lohn erzeugt, als etwas Natürliches. Und dieser, der gesellschaftliche Zusammenhang, also dass es gesellschaftliche Gründe gibt, also und diese liegen halt auf grundlegendster Ebene in Ausbeutung und Herrschaft, das erscheint nicht, sondern oder beziehungsweise es erscheint nur als etwas Natürliches. Und es zeigt sich nicht, dass dies nur deshalb ist, weil es Herrschaft von Menschen über Menschen und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen gibt. Nur deshalb nimmt also alle Produktion die Form von Kapital an, das einen Zins abwirft. Und nur deshalb ist jede Arbeit Lohnarbeit. Und nur deshalb wirft jeder Boden ein Einkommen ab, weil der gesellschaftliche Reichtum den Menschen entrissen ist. Weil der Staat über die Gesellschaft als falsche Totalität herrscht. Weil die Ausbeutung der Arbeitskraft die absolute Existenzbedingung dieser Gesellschaft bleibt. Und weil die Produktionsmittel und der Boden den Individuen entrissen sind. Übrigens ist es dann ganz egal, ob sie sich in privater oder in staatlicher Hand befinden. Weil sich die Individuen erst nachträglich und unter der Hand gesellschaftlich vermitteln müssen, erscheinen ihnen Lohn, Kapital und Einkommen aus dem Boden als verdinglichter Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse. Diese Alltagsreligion, die aus dem Kapitalismus heraus wächst, ist also die an der Gesellschaft, der auf der gesellschaftlichen Oberfläche erscheinende Fetischismus. Sachliches erscheint gesellschaftlich und Gesellschaftliches erscheint sachlich. Im doppelten Charakter der Ware folgend erscheint der gesamte gesellschaftliche Zusammenhang immer als dieser Gegensatz von, Abstraktem und Konkreten. Der Zusammenhang von Ware und Geld erscheint dergestalt, dass die Ware als nur konkret, nur als sinnlicher Gegenstand und das Geld immer als Träger des gesellschaftlichen Zusammenhangs auftritt, während beide doch in Wirklichkeit beides sind. Das Kapital als die Einheit von selbstbezüglicher Verwertung des Geldes und industrieller Produktion erscheint alltagsreligiös in eben dieser eigentümlich doppelten Form. Der Kapitalismus tritt damit seinen eigenen Akteuren immer in der doppelten Gestalt von Finanzkapital und Realkapital entgegen. Also immer, er fällt immer permanent auseinander. Das ist also ganz auf den Punkt gebracht, Kapitalfetisch. Der abstrakte Zusammenhang dieser Gesellschaft erscheint den Einzelnen verdinglicht an einem Ding. Die gesamte gesellschaftliche Entwicklung drückt sich letztlich in Kurven von DAX, Dow Jones und Nikkei aus. Der Anstieg bzw. Fall der Kurve, die doch nur verdinglichter Ausdruck ihrer eigenen, ihnen selbst verborgenen gesellschaftlichen Bewegung ist, entscheidet real und doch scheinhaft über ihr Wohl und Wehe. Real, weil die Kurve tatsächlich verdinglichter Ausdruck der gesellschaftlichen Beziehung ist und scheinhaft, weil sie nur eben nur verdinglichter Ausdruck dieser Beziehung ist. Die gesamte Gesellschafts- und Erkenntnisstruktur schreit geradezu danach, konkrete Akteure für die verdinglichten gesellschaftlichen Beziehungen einzusetzen. Und so klingen dann auch die Äußerungen beispielsweise der Wirtschaftsweisen wie Hans-Werner Sinn oder der Ultralinken von der Marx-21-Fraktion in der Partei Die Linken oder das Nachrichtenmagazin Der Spiegel oder der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion oder die autonomen Kameradschaften. Sie reden alle vom Versagen der Manager, von den gierigen Spekulanten, die einem die doch angeblich geordnete und gesunde Marktwirtschaftssuppe versalzen würden. Der Antisemitismus mit seiner mörderischen Unterscheidung zwischen raffendem und schaffendem Kapital ist letztlich die Zuspitzung dieser Denkweise. In aktueller Finanzkrise schwer angesagt ist die Verursachung der Krise zu denken, den vor allem in den USA ansässigen Unternehmen wie JP Morgan, der US-Regierung oder der US-Bundesbank anzulasten. Und dieses Denken sieht dann überall Handlanger gieriger Finanzinteressen am Wirken. Der Struktur dieser Alltagsreligion ist zu folgen. Die in der Warengesellschaft angelegte Alltagsreligion steigert sich zum Massenwahn, der das gesamte politische Spektrum von rechts über die Mitte bis weit nach links zusammenbindet. Ich würde jetzt mal vielleicht einiges überspringen. Vielleicht mache ich das dann am Ende noch. Oder, Moment, ich muss mal ganz kurz überlegen. Na, ich gehe darauf doch ganz kurz ein. Also ich wollte sagen, zwei gesellschaftliche oder zwei linke Theorien kurz diskutieren, die sich mit der bestehenden aktuellen Finanzkrise auseinandersetzen. Das sind also Artikel, die sich teilweise in der Phase 2 fanden oder auch in der Jungle World. Zwei Texte von Michael Heinrich und einer vom Norbert Tränkle von der Krisisgruppe. Die sind von daher interessant, weil die sich sozusagen wie quasi spiegelbildlich zueinander verhalten. Also beim Michael Heinrich haben wir also die zentrale Aussage, dass es die Stärke von dem Heinrich liegt darin, dass er den Zusammenhang von Ware und Geld sozusagen auf grundlegender Ebene und sozusagen auf höherer Ebene den von Realkapital und zinstragendem Kapital, dass er das per se als einen Zusammenhang denkt und sich also weigert, die eine Seite jeweils über die andere zu stellen und seine ganze Konzeption von vornherein als eine, wie er das selbst nennt, oder nicht, also rückgreifend auf Backhaus und Reichelt, macht er das so, das Ganze als eine monetäre Wertlehre zu bezeichnen. Und von daher ist er also in der Lage, den gesellschaftlichen Zusammenhang tatsächlich in seiner Einheit zu fassen, scheitert dann aber meines Erachtens am Begriff der Krise und denkt sich die kapitalistische Gesellschaft als eine, gut, in der es zwar immer wieder Krisen geben muss und die auch immer wieder viele Menschen ins Elend stürzen, aber er denkt, diese Krisen sind per se lösbar, weil er auf grundlegender Ebene das kapitalistische Verhältnis vereinfacht denkt und die Tatsache, dass überhaupt Produkte in die Form der Ware geraten und dass der gesellschaftliche Reichtum den einzelnen Menschen entrissen ist, das taucht bei ihm überhaupt nicht als Problem auf, sondern das winkt er einfach mal so durch. Ja, Produkte sind halt Waren und sieht da kein grundlegendes Problem darin. Auf der anderen Seite wäre also die Argumentation von dem Norbert Tränkle, der sich also als Wertkritiker sieht und aus dem Spektrum der Gruppe Krisis kommt, der hat sich also in dem Text Weltmarkt beben erstmal mit einer Broschüre, einer Gewerkschaftsbroschüre auseinandergesetzt, wo das Bild der Heuschrecke auftaucht. Und sozusagen hier bei dem Ansatz lobend hervorzuheben, dass er überhaupt erstmal vom Antisemitismus auch ausgeht, was beim Michael Heinrich so gut wie vollkommen wegfällt, ne? Weil diese ganzen ideologischen Vermittlungsformen beim Heinrich quasi nur von oben aufgesetzt sind. Der Tränkle versucht, dem entgegenzuarbeiten, sagt, als sich das Bild der Heuschrecke, das sich das allgemein durchgesetzt hat und es besagt, dass das, also prinzipiell sagt dieses Bild, dass gierige Finanzinvestoren für die aktuelle Krise verantwortlich sein sollen und konstatiert, dass dieses Bild keine bloße Zuschreibung ist, die durch eine harmlosere ersetzt werden könnte, sondern das drückt eben direkt die Argumentationsstruktur aus, nämlich zeigt, wie die Kritik am Finanzkapital formuliert wird. Und demgegenüber, sagt der Tränkle, ist zu untersuchen, wie der Zusammenhang zwischen der Aufblähung der Finanzmärkte und der Globalisierungsdynamik wirklich aussieht. Er konstatiert, dass diese Kreditblasen, also diese Verselbstständigung der Finanzmärkte, die ich versucht habe zu skizzieren, also anhand der marxischen Argumentation, dass die noch niemals die Ursache von Krisen waren, sondern dass der Grund für gesellschaftliche Krisen immer in den Stockungen der Realwirtschaft liegt. Also dass das nicht mehr verwertbare Kapital, nämlich infolge von Überakkumulation, an die Finanzmärkte wandert. Und da haben wir ein grundlegendes Problem. Und da denke ich an den Punkt, hat der Michael Heinrich gegen die Krise recht. Nämlich, das eine ist nicht die Grundlage des anderen, sondern beide sind Momente einer Sache. Tränkle begreift den marxischen Wert nicht als monetär, also vorab immer schon mit dem Geld vermittelt. Er vernachlässigt das Geld. Und er vernachlässigt dann auch das Kredit und das fiktive Kapital, die er nur als pure Abkömmlinge sieht. Und vollzieht damit, also selbstverständlich ungewollt, die These von einem der realen Produktion nur aufsitzenden Finanzkapital nach. Der Drenkle sagt, also es ist nicht so, dass die Spekulation, also ja, das angeblich gierige Gebaren der Manager und so weiter, dass es eine an sich tragfähige ökonomische Struktur unterminieren würde, sondern es gäbe halt heute überhaupt keine Grundlage mehr für eine tragfähige Kapitalökonomie, weil nämlich die mikroelektronische Produktivkraftrevolution eine permanente Überakkumulationskrise erzeugt. Also durch die ständige Modernisierung werden halt immer mehr Produkte geschaffen und andererseits wird die tatsächliche Arbeit zunehmend, die schmilzt halt immer weiter ab und damit entsteht eine permanente Überakkumulationskrise. Und es gibt einen ständigen Überschuss von nicht mehr verwertbarem Kapital. Und das weicht dann muss dann zwangsläufig ins Fiktive, in die Spekulation ausweichen. Und hier ist aber entgegenzuhalten, dass beide zusammen, also sowohl das Produzierende als auch das fiktive Kapital eben gemeinsam die gesellschaftliche Reproduktion untergraben. Moment. Also auch heute ist die weitere Aufblähung des fiktiven Kapitals nicht die wirkliche Krisenursache. Aber eben, und das ist dem Drenkle entgegenzuhalten, auch die Realökonomie ist nicht die wirkliche Krisenursache. So eine Interpretationsweise geht meines Erachtens der kapitalistischen Alltagsreligion von den angeblich abgehobenen Finanzmärkten auf dem Leim. Und das befördert, um es frei heraus zu sagen, antisemitische Verarbeitungsmuster der Krise. Der bezeugte Unmut würde sich wieder nur laut Renkel gegen das gierige Finanzkapital richten. Und er meint, also gegen diese Art von Antikapitalismus müsse daher Stellung bezogen werden. Da hat er recht, aber aufgrund seiner eigenen Herangehensweise ist er selbst dazu theoretisch eben meines Erachtens nicht in der Lage, weil er eben selbst dieses Auseinanderfallen in Realkapital und zinstragenden Kapital, weil diese Argumentationsstruktur meines Erachtens letztlich auf den Leim geht. Vielleicht ist das da noch interessant. Er formuliert dann noch eine gesellschaftliche Perspektive, wo es hingehen soll. Und das ist meines Erachtens sehr bezeichnend. Also er sagt, die soziale Bewegung, also die sich jetzt irgendwie die Gesellschaft überwinden sollen, seiner Meinung nach, die müsse also versuchen, ihre Kämpfe über die Grenzen partikularer Interessen, fragmentierter Lebensverhältnisse und diversifizierter Identitäten zu verbinden. Ich lese das nochmal vor, weil das so komische Sprache ist. Also sie soll ihre Kämpfe über die Grenzen partikularer Interessen, fragmentierter Lebensverhältnisse und diversifizierter Identitäten verbinden. Und meine Frage, also was dem Drenkle da entgegenzuhalten ist, also ich denke, das kann heute nicht progressiv sein. Soll heute nicht, gerade in diesem krisenhaften Prozess, den wir gerade erleben, eben gerade nicht darum gehen, Zitat, die Grenzen partikularer Interessen zu überwinden. Ich denke, dass man damit in das Horn derer stößt, die uns heute weismachen wollen, wir säßen alle in einem Boot. Vielmehr ist es gerade in der Krise, in der aller Orten Gemeinschaftssinn gestiftet werden soll. Und gerade in dieser Krise geht es meines Erachtens gerade darum, das Partikulare zu verteidigen, also den angeblich bösen Egoismus und das Individuelle zu verteidigen. Obwohl also Drenkle lobenswerterweise vom Antisemitismus ausgeht, also von der Kritik des Antisemitismus ausgeht, verfehlt er ihn und landet beim wertkritischen Krisenmanagement. Ja, gut, das waren also diese beiden Ansätze, die ich diskutieren wollte. Und jetzt abschließend möchte ich alltagsreligiöse Äußerungen in der aktuellen Finanzkrise großteils zitieren, einiges nennen, was sich so im Spiegel und so weiter gefunden hat, um sozusagen den Massenwahn, der in dieser gesellschaftlichen Krise erzeugt wird, eigentlich nur um den zu illustrieren und ein bisschen zu kommentieren. Also da lesen wir zum Beispiel im Spiegel Nummer 47, das war jetzt ja Oktober irgendwie, ich glaube vor zwei Wochen oder vor einer Woche ist der erste erschienen. Ja, nee, November war das, ja genau, es war schon November. Können Politiker die destruktiven Kräfte der Finanzmärkte wieder in den Griff bekommen? Das ist also die Frage, die der Spiegel stellt. Können Politiker die destruktiven Kräfte der Finanzmärkte in den Griff bekommen. Wer die angestrebte Neuordnung der Weltwirtschaft verstehen will, muss wissen, wie die Welt an den Rand des Ruins gebracht werden konnte. Die Rekonstruktion dieses Kapitalverbrechens, begangen von Banken, geduldet von Politikern, zeigt, warum der große Crash noch bevorstehen könnte. Also ganz stark ist also, dass im Mittelpunkt stehen also die destruktiven Kräfte der Finanzmärkte und immer nur der Finanzmärkte und nicht der gesamten kapitalistischen Ökonomie. Die werden nicht gesehen, und andererseits gilt natürlich auch, also auch die Finanzmärkte wirken keineswegs nur destruktiv, sondern die haben eben, bevor es eben zu dieser Krise kam, eben erstmal über viele Jahre überhaupt erstmal einen gesellschaftlichen Aufschwung ermöglicht, ne? Aber da wird eben nur gesehen, diese Finanzmärkte unterwühlen die gesamte Gesellschaft und sind also heute verantwortlich für diese gesellschaftlichen Verwerfungen. Weiteres Zitat aus demselben Spiegelartikel: Mit der Finanzkrise wankt die bisher als gültig angenommene Weltordnung. Es wanken die Ideen von der Stärke des Kapitalismus. Also ich kommentiere mal kurz rein, ne? Also wenn der Finanzmarkt in die Krise kommt, spricht man davon, dass der Kapitalismus wankt, und imaginiert, dass der Staat, der jetzt gegen die Finanzmärkte ins Feld geführt wird, dass der angeblich was völlig anderes wäre, irgendwie was nicht kapitalistisches. Also mit der Finanzkrise wankt die bisher als gültig angenommene Weltordnung. Von der Kraft des Marktes und in den Gesellschaften weltweit schrumpft die Bereitschaft, die Zumutungen weiter hinzunehmen. Wer wollte den Managern zutrauen, eine Krise zu bewältigen, die sie selbst angezettelt haben? Also ganz stark, dass aber sie mit Alltagsreligion skizziere, die aus dieser Gesellschaft resultiert, dass einzelne Akteure ganz stark für diesen ganzen Prozess verantwortlich gemacht werden. Wir hätten jetzt die weltweite Gewissheit einer Clique von verträumten, inkompetenten und betrügerischen Geschäftemachern aufgesessen zu sein. So geht's halt den ganzen Artikel weiter, also wer sich das mal antun will. Etwas früher, das war nun wirklich Oktober, wiederum der Spiegel, der Artikel hieß Der Offenbarungseid. Da war das Hauptfeindbild Amerika. Also Amerika, die nennen es Amerika, manchmal nennen sie es auch USA, also als Hauptschuldiger an der Krise wird da skizziert. Zitat wiederum Spiegel Nummer 40 ist es jetzt: Zu besichtigen ist das Ende der Arroganz. Nun bezahlen die Amerikaner den Preis für ihre Überheblichkeit. Vorbei ist die Zeit, in der die USA ungehemmt Schulden machen konnten, ohne zu überlegen, wer am Ende die Rechnung begleicht. Also ein bestimmtes Land gilt hier als Verursacher der gesellschaftlichen Krise, obwohl es eigentlich wirklich skurril. Ich meine, deutsche Banken, also gerade die Deutsche Bank selbst oder zum Beispiel auch die Sparkassen, die Sachsen-LB zum Beispiel oder die Baden-Württembergische Landesbank, also die haben also von vornherein kräftig bei diesen sogenannten Kreditaufblähungen immer mitgewirkt. Aber es sind eben die amerikanischen Manager, die angeblich ursächlich dafür wären. Ja, gut, das war also jetzt das zum Spiegel. Ich gehe jetzt noch ein auf diese Regierungserklärung des Bundesministers für Wirtschaft, Peer Steinbrück. Die hieß Zur Lage der Finanzmärkte im Deutschen Bundestag. Und die ist wirklich hanebüchen, diese Rede. Da würde ich jetzt auch einiges draus vorlesen. Er sagt also, die USA sind der Ursprungsort und eindeutige Schwerpunkt der Krise. Hier wurden Hypothekenkredite an nicht kreditwürdige Kreditnehmer ohne jegliche Sicherheiten vergeben. Hier wurden diese immensen Kreditrisiken anschließend unkenntlich gemacht. Hier nahm das Rennen nach Renditen seinen Anfang. Von hier aus hat sich, man beachtet die Sprache, die Finanzmarktkrise weltweit wie ein giftiger Ölteppich ausgebreitet, zunehmend auch in Richtung Europa. Also auch bei dem Steinbrück dieses Bild, es geht alles von den USA aus und wälzt sich in Richtung Europa. Es bewährt sich, meint er, dass wir in Deutschland nicht nur auf die Rendite geschaut haben. Wenn man weiter, Zitat Peer Steinbrück, nach den Ursachen der Krise gefragt wird, dann lautet die Standardantwort die US-Subprime-Marktkrise. Also auf den ersten, vordergründig ist das richtig, sagt er selbst, aber er will irgendwie tiefer gucken, er will ja nicht oberflächlich sein und sagt dazu, die eigentlichen Ursachen liegen jedoch tiefer, man höre und staune, nämlich in einer aus meiner, also seiner Sicht, unverantwortlichen Überhöhung des Laissez-faire-Prinzips. Also, dass es keine klaren Regelungen gibt, ne? Sozusagen, jeder kann machen, was er will, ne? Darauf richtet sich, also jetzt nicht mehr Zitat, das ist jetzt mein Kommentar dazu, darauf richtet sich der Hass dieser Leute, nämlich auf die Möglichkeit, dass alle tun könnten, was sie wollen, was man natürlich, es müsste ein Wirtschaftsminister eigentlich wissen, an den Finanzmärkten gerade nicht tun darf. Also keiner an den Finanzmärkten tut, was er will, ne? Aber also dann könnte man vermutlich nicht so gut auf Aktien spekulieren. Diese ganze Propaganda, wie sie der Steinbrück da loslässt, richtet sich letztlich meines Erachtens eben gegen ein befreites Leben. Also kommt immer wieder diese Grundaussage, wir wollen nicht, dass alle tun, was sie wollen. Und das ist die Ursache der Krise, dieses Laissez-faire-Prinzip. Es geht also darum, er lehnt es ab. Moment, ich muss nochmal von vorne zitieren. Ich habe hier so rein kommentiert. Wenn man nach den Ursachen der Krise gefragt wird, dann lautet die Standardantwort die US-Subprime-Marktkrise. Vordergründig ist es richtig. Die eigentlichen Ursachen liegen jedoch tiefer, nämlich in einer aus meiner Sicht unverantwortlichen Überhöhung des Laissez-faire-Prinzips. Genau. Also dem von staatlicher Regulierung möglichst vollständig befreiten Spiel der Marktkräfte im angloamerikanischen Finanzsystem. Es ist also diesmal nicht der angloamerikanische Bombenhagel, der diese Leute wurmt, sondern das angloamerikanische Finanzsystem. Weiter Zitat Steinbrück. Die Wall Street wird nicht mehr so sein, wie sie war. Nach wie vor ist wahr, die Finanzkrise ist vor allem ein amerikanisches Problem. Das bedeutet nicht, sagt Steinbrück, dass die deutsche Politik untätig ist. So, das ist es natürlich gerade nicht, ne? Die ist nämlich gerade tätig, nämlich dabei, Leute davon abzuhalten, das zu tun, was sie tun wollen. Sie ist dabei, Herrschaft zu stärken. Sie ist dabei, auf Werte einzuschwören. Überall in Talkshows geht's rauf und runter. Wir müssen uns auf unsere Werte besinnen. Also Werte sind hoch im Kurs. Werte, Gemeinschaft, Unterwerfung, Herrschaft ist hoch im Kurs. Es geht darum, den Wert vor dem Geld zu verteidigen. Und auf einmal wissen alle auf breiter Front, was während der Konjunktur keiner wissen wollte, nämlich dass es Wert und Werte gibt. Nur dass man das Ganze nicht kritisiert und abschaffen möchte, sondern die gesamte Bevölkerung darauf einschwören will. So, weiter, Steinbrück. Es gibt nichts zu beschönigen. Wir befinden uns mitten in der schwersten Finanzkrise seit Jahrzehnten, in der wir allerdings den Super-GAU, den Kollaps des Weltfinanzsystems, bisher verhindern konnten. Wenn jemand behauptet, er sehe Licht am Ende des Tunnels, dann sollte derjenige auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass es sich bei diesem Licht um die Scheinwerfer des entgegenkommenden Zuges handeln könnte. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Also er spürt Leute wirklich darauf ein, also steht vor dem Bund, da steht nicht irgendjemand, sondern der deutsche, ein deutscher Minister. Und der steht auch nicht irgendwo auf dem Marktplatz und hält irgendwie eine wahnsinnige Rede, sondern der steht vor dem Deutschen Bundestag und sagt, wenn jemand behauptet, er sehe Licht am Ende des Tunnels, dann sollte derjenige auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass es sich bei diesem Licht um die Scheinwerfer des entgegenkommenden Zuges handeln könnte. Es gibt also ein Einschwören auf eine kommende gesellschaftliche Katastrophe und er sagt weiter, unmittelbar im Anschluss, es ist der Zeitpunkt, um gemeinsam mit vereinten Kräften durch die Krise durchzukommen. Also wir müssen alle zusammenhalten, es geht da um die Formierung von Gemeinschaft im Moment dieser Krise. Gut, ja, das zum Steinbrück. Ich würde noch einen weiteren deutschen Ideologen in der Finanzkrise heranziehen. Unter der Überschrift "Wir sollten uns nicht verrückt machen lassen" äußerte sich der einer der deutschen Wirtschaftsweisen, nämlich der Hans-Werner Sinn, im Gespräch. Und das ist in diesem Zusammenhang auch ausgesprochen bezeichnend. Und zwar, Zitat Hans-Werner Sinn, stets kamen die Krisen zustande, weil den Banken erlaubt wurde, mit zu wenig Eigenkapital zu operieren. Die Weltgemeinschaft wird lernen müssen, dass Marktwirtschaft nicht Anarchie bedeutet. in der jeder tun und lassen kann, was er will. So, der Hans-Werner Sinn bringt es also ganz klar auf den Punkt, was sein Problem ist. Nämlich, dass alle Leute tun und lassen können, was sie wollen. Und ja, Anarchie dürfte hier so ungefähr als das gemeint sein, was es tatsächlich auch ist, ohne dass es Hans-Werner Sinn wissen wird, nämlich synonym steht für Kommunismus. Es gibt, Zitat wieder Sinn, es gibt kein besseres Wirtschaftssystem, das bisher weniger Krisen zu bieten gehabt hätte. Die jetzige Krise wäre im Übrigen vermeidbar gewesen. Sie basiert nicht auf einem grundsätzlichen Fehler des Kapitalismus, sondern liegt vielmehr in der Regulierung des amerikanischen Finanzsystems. Zitat Ende. Also Kapitalismus ist schon okay, solange es einen starken Staat gibt und nicht alle machen dürfen, nicht alle machen können, was sie wollen. Gut. Ja, abschließend wäre vielleicht noch, der ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, aber der Schriftsteller Burkhard Spinnen. Ich habe den Artikel von ihm in der Welt gefunden vom 13. Oktober. Der fordert also jetzt, angesichts der Finanzkrise, fordert er einen Aufstand des Analogen gegen das Virtuelle. Er setzt sich ein für eine Verhaftung der Banken als Aufforderung, die Haftung zwischen Geld und Wert wiederherzustellen. Er propagiert eine Entmachtung der Börse, ein Ende der Digitalisierung der Ökonomie als Nivellierung der menschlichen Leistung und Energie. Dagegen wünsche ich mir, also sagt der Burkhard Spinnen, eine Revolution. Ein Aufstand gegen ein Denken und eine Sprache, die den Kontakt zu ihren Gegenständen längst verloren hat. Also was sozusagen als alltagsreligiöse Reaktion, also zumindest sozusagen im deutschen Raum kommt, ist halt dieses ganz starke Einschwören auf Herrschaft, Einschwören auf Harmonie und eben sozusagen dieses Auseinanderbrechen, was sich in dieser Krise zeigt, ne? Dieses Auseinanderbrechen des gesellschaftlichen Zusammenhangs halt wiederherzustellen mit staatlicher Gewalt und mit Einschwören, also vor allem sozusagen an die Einzelnen gerichtet, also sozusagen die Harmonie, die gesellschaftliche Harmonie mit Gewalt durchzusetzen und sozusagen darüber ein Auseinanderbrechen, Auseinanderbrechen der Gesellschaft zu verhindern. Also mit Herrschaft den ganzen Laden am Laufen zu halten. So, jetzt noch so ein paar abschließende Gedanken, die das Ganze nochmal zusammenfassen sollen. Nochmal rekapitulieren. Die Warengesellschaft gründet also auf gewaltförmiger Vergleichung von Produkten zu Waren durch den Wert und von Individuen zu Subjekten durch den Staat. Diese Vergleichung ist immer auch eine gedachte, sie ist immer schon Ideologie und vorab prekär, weil weder Produkte an sich Waren noch Individuen an sich Staatssubjekte sind. Die Vergleichung ist immer gewaltförmig, also weil die das eben erstmal nicht sind, weil die Produkte nicht natürlicherweise Waren und Individuen nicht natürlicherweise Staats- und Rechtssubjekte sind. Diese Vergleichung ist immer gewaltförmig und droht immer und von Anfang an aus den Fugen zu geraten. Es ist immer ein gewaltförmiger Prozess, der durchgesetzt wird. Sie gründet auf einem Denken, dass diese gewaltförmige Vergleichung, die Welt per se in die Form von der Polarität von Abstraktem und Konkretem bringt. Alle alltagspraktische wie theoretische Erkenntnis des bürgerlichen Subjekts gründen auf dieser Struktur. Wird aus der Möglichkeit der Krise, also in diesem Auseinanderfallen von Ware und Geld, was ich skizziert habe, also wird aus dieser Möglichkeit der Krise ihre Wirklichkeit, also das Auseinanderbrechen von sogenannter Realökonomie und Finanzkapital, dann kann der ganze Laden nur noch mit offenkundiger Gewalt zusammengehalten werden. Klassisch nennt man das Faschismus. Der autonome Intellekt des Bürgers, der allgegenwärtigen Alltagsreligion der Warengesellschaft, schlägt dann um in Massenwahn. Wir finden ihn im Rufen nach dem Staat, der Suche nach Schuldigen für die Finanzmisere, vorgeblich in den USA, dem Hass auf Schnäppchenjägern, die uns unsere gesunde soziale Marktwirtschaft angeblich zu Schanden machen. Es ist vor diesem Hintergrund, also Gesellschaftskritik immer und prinzipiell vor dem Hintergrund der Krise zu formulieren. Und ja, es muss gehen um die Verteidigung des Individuellen, die Verteidigung des Partikularen, um eine Abwehr des Antisemitismus, vor allem in seinen antizionistischen und antiamerikanischen Varianten. Es ist zu polemisieren gegen den Ruf nach der Rückkehr des Staates und nach einem Comeback der Politik. Also gerade jetzt nicht einstimmen in den Ruf derer, die sagen, wir brauchen jetzt wieder die Politik. Das ist genau das Übel in der gegenwärtigen Situation. Und Gesellschaftskritik hat sich eben genau die gewaltvolle und mörderische Lösung der Krise vor Augen zu halten, auf die sich global eingeschworen wird. Alles Krisenmanagement unter staatlicher Regie zielt darauf ab, die gewaltförmige Vergleichung mit also tatsächlich physischer Gewalt unter der zum Wahn gesteigerten Alltagsideologie und Alltagsreligion beizubehalten. Also in der Perspektive, dass also die Herstellung von Harmonie durch Sündenböcke, auf die man sich bezieht, und in der Perspektive dann eben auch also klassisch im deutschen Nationalsozialismus das Krisenmanagement eben durch Massenmord. Die zerbrechende Einheit von Ware und Geld, beziehungsweise von realem und fiktivem Kapital, wird also dann heute eben mit Ideologie brutal durchgesetzt. Und deutete sich historisch an im Nationalsozialismus. Aktuell, denke ich, sind ähnliche Tendenzen im Islamismus erkennbar. Und ob das real wirklich gelingt, das ist eine andere Frage, und das ist dabei auch herzlich egal. Beziehungsweise ist es sowieso klar, aber es tut der Sache eben keinen Abbruch, weil eben genau mit dieser Gewalt eben die kapitalistische Gesellschaft eben noch ein Stück weit zusammengehalten wird und eben mit dieser Gewalt am Leben erhalten wird und immer wieder, solange dieser gesamte Zusammenhang nicht überwunden wird, immer prinzipiell die Gefahr steht, dass das in diesen Massenwahn und in der Perspektive dann auch in Massenmord endet. Und dagegen hat sich Gesellschaftskritik vom Hintergrund einer Krisenanalyse zu richten. Okay, danke. Du hast ja auch darüber erzählt, wie das in Deutschland sozusagen von Spiegel und vom Finanzminister kommentiert wurde oder gesehen wurde. Wie ist denn das in Amerika rezipiert worden, die Finanzkrise? Sind die Reaktionen da ähnlich ideologisch oder gibt es da andere Reaktionen drauf einfach? Ja, also in den USA ist es, also was man dort auch hat, ist also dieser, dass man halt sagt, die Finanzmärkte bedürfen also einer stärkeren Regulierung. Also diesen Ruf nach dem Staat hat man dann in ähnlicher Form. Ich denke allerdings, also dass es vom Hintergrund einer amerikanischen Vergesellschaftung prinzipiell was anderes ist, also weil der Staat da in einer anderen Form gedacht wird. Also da ist nicht dieses Denken des Staates als etwas, was die schlechte Allgemeinheit von oben mit Gewalt durchsetzt, sondern Staat wird im amerikanischen Zusammenhang dann stärker gedacht tatsächlich als eine Vermittlung der verschiedenen besonderen gesellschaftlichen Interessen. Und vor dem Hintergrund würde ich das vor einem amerikanischen Hintergrund anders bewerten, als es in Deutschland oder als es speziell in Europa zu bewerten ist. Also weil ich so von einem europäischen Hintergrund von sowas wie einem, ich bringe mal den Begriff, also Postfaschismus ausgehe, wo der Ruf nach dem Staat immer sozusagen diese gewaltförmige Durchsetzung von Harmonie beinhaltet. Und das, wenn jemand im amerikanischen Kontext was Ähnliches sagt, oder etwas sagt, was ähnlich klingt, denke ich, ist das trotzdem nochmal anders zu bewerten. Aber diesen Ruf nach dem Staat, dass die Banken halt jetzt einer staatlichen Kontrolle bedürfen, das hat man auf jeden Fall im amerikanischen Kontext auch. Also du hast ja irgendwie gesagt, dass eine Krise entsteht, wenn Geld, Waren, Produkt, Kapital, wenn sich das nicht mehr deckt. Ja. So, und also vielleicht ist es jetzt eine zu große Frage. Ich habe das immer noch nicht sozusagen im aktuellen Kontext entstanden, wie das dann sozusagen so stark werden konnte. Also Anfang waren ja die Hypotheken. Kannst du vielleicht da trotzdem irgendwie noch mal ganz kurz versuchen, das zu erklären, wenn das sagen geht? Der Grund, warum das so stark geworden ist. Also warum es jetzt so eine Krise ist, so eine. Ich würde sagen, also der Grund liegt dann schon darin, also sich dieser Bereich des des fiktiven Kapitals ist, dass es also in den letzten Jahren so extrem stark angewachsen ist. Also es ist ja einerseits das fiktive Kapital, also das ist ja sozusagen, das heizt ja die kapitalistische Konjunktur ganz stark an. Also Marx sagt ja, der Kredit, das ist überhaupt erstmal der Treibsatz des Kapitalismus, also mittels des Kredit, also wenn der sozusagen nicht gedacht worden wäre, an einem bestimmten Punkt der Entwicklung des Kapitalismus, dieser ganze gesellschaftliche Vermittlungszusammenhang schon vermutlich im 19. Jahrhundert irgendwie, hätte sich vermutlich erledigt gehabt, oder im 18. schon, aber sozusagen der Kredit treibt das halt zu einer immer stärkeren Entwicklung an. Sozusagen diese starken spekulativen Entwicklungen, die es eben in den letzten Jahren gab, haben eben sind überhaupt erstmal verantwortlich dafür, dass es in den Jahren vor der Krise eben so einen starken wirtschaftlichen Aufschwung auch gab. Dieser gesellschaftliche Verwertungsprozess auf so hohen Touren laufen konnte. Und deswegen, also vor dem Hintergrund, erscheint es mir ungemein zynisch, wenn gesagt wird, ja, die bösen US-amerikanischen Investmentbanken, die haben ja so hinter ihrem Rücken und die haben halt so immer mehr faule Kredite angehäuft. Aber was man eben nicht sieht in dieser Argumentation ist, ja, deswegen gab es eben überhaupt erstmal diesen starken Aufschwung überhaupt. Ja, und dass das eben so stark angehäuft war, war eben der Grund dafür. Also man denkt, wenn das nicht gewesen wäre, dann denke ich, denke ich schon, dass man immer dass es immer unter der Perspektive läuft, dass dieses gesellschaftliche System der wahren Gesellschaft eben auch auseinanderbrechen kann. Und das hat man sozusagen aufgeschoben, oder also einerseits aufgeschoben und andererseits angeheizt, eben durch diese Mechanismen. Also gerade die Politik von dem Alan Greenspan, die war ja immer, also er wurde ja über lange Zeit ja immer ganz stark auch, wurde der ja sehr belobhudelt, also sozusagen immer genau im richtigen Moment die richtige Entscheidung trifft, so. Und diese Zinssenkungspolitik der USA, die ja sozusagen der empirische Hintergrund dafür ist, dass diese Kredite vergeben werden konnten, das wurde lange Zeit ja immer gut gefunden sozusagen, und ja, das treibt den Wirtschaftsmotor an und so, und dabei hat sich dann eben das fiktive Kapital dann aufgetürmt hat, und das muss zwangsläufig eben dann eben zu diesen krisenhaften Einbrüchen führen am Ende. Aber so wird es letztendlich, vermute ich mal, dass es jetzt in ähnlicher Weise auch wieder laufen wird. Also es wird sich halt da wird da eine neue spekulative Entwicklung geben. Anders ist eben Kapitalismus überhaupt nicht denkbar. Also der nächste Bereich, in dem es passieren wird, ist meines Erachtens sozusagen die Spekulation einerseits auf Rohstoffe und andererseits auf Lebensmittel. Das, was gerade da ganz stark im Kommen ist. Und ja, aber würde ich ja schon sagen, anders ist eben eine kapitalistische Entwicklung überhaupt nicht denkbar. Also es ist ein notwendiges Moment. Und ja, wenn du diesen spekulativen Bereich nicht hast, dann wäre eben keine gesellschaftliche Verwertung, also vermittelt über Kapital, möglich. Also das kann man nur so machen. Und wer sich halt heute hinstellt und sagt, ja, die bösen Spekulanten verbreitet, also das ist Zynismus letztendlich. Du hattest vorhin einige Sätze gesagt über den Vergleich oder über die Bedeutung der amerikanischen Finanzkrise oder der Finanzkrise in Amerika und Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, insbesondere in Deutschland, wie das bewertet worden ist. Hast du irgendwelche verifizierbaren oder quantifizierbaren Zahlen da, die vielleicht das Gewicht der Börse und der Kapitalumsätze in den Börsen, zum Beispiel in New York und den in Frankfurt, vergleichen, dass man also sieht, welchen Einfluss sozusagen die einzelnen Entwicklungen an den Börsen haben. Weil wenn ja gesagt wird, dass es im Prinzip es lediglich nur ein purer Anti-Amerikanismus ist, dass wenn man den Ursprung der Finanzkrise in den USA ausfindig macht, würde das ja im Prinzip in einem sehr, ich sag mal, trivialen Umkehrschluss bedeuten, dass ja wenn das also purer Nationalismus wäre, dass faktisch der Einfluss der Kapitalumsätze zum Beispiel in Deutschland an den deutschen Börsen in etwa in der Größe liegen sollten wie ja die in Amerika oder ein ähnliches Gewicht auf die Weltwirtschaft haben sollten, weil dann wäre das ja nur Polemik. Aber wenn das doch deutlich unterschiedlich ist, dann sollte, kann man sich ja überlegen, inwieweit sozusagen das größere Gewicht auch sozusagen die Tendenz hat, einen größeren Stein ins Rollen bringen zu können. Also ich hab da keine Zahlen dazu. Allerdings würde ich sagen, das liegt sozusagen in der Natur. Also ich würde dir aber zustimmen, also die Vermutung, also dass diese Umsätze an den Börsen, dass die also in New York bedeutend höher sind. Ich denke aber nicht, dass das ein Argument ist, also was gegen diese Kritik von mir sprechen würde, dass ich diesen Vorwurf als antiamerikanisch bezeichne. Weil ich meine, die USA sind nun mal der Weltwirtschaftsmotor gewesen. Also das geht nun mal, also die USA waren eben in den vergangenen Jahren dieser entscheidende Antrieb auch. Und also wenn sagen die Gewinne, die an den deutschen Börsen gemacht wurden, also die hängen ja ganz zentral an dieser Entwicklung, die eben in den USA passiert ist. Also man schiebt da, also man hat jahrelang eben von diesen angeblich so gierigen und geizigen Praktiken, die in den USA praktiziert, vollzogen wurden. Also die trieben ja genau die kapitalistische Entwicklung weltweit voran. Und dass man sich, also mein Problem ist eher, dass man sich dann im Nachhinein hinstellt und sagt, ja, die haben ja über Jahre hinweg so, sind die nur ihren gierigen Interessen gefolgt und verkennt dabei, dass es eben genau diese Praktiken waren, die global und weltweit den Wirtschaftsmotor am Laufen gehalten haben. Also ich würde gar nicht sagen, das stimmt nicht, dass in den USA da an den Börsen höheren Umsätze da sind. Und es stimmt auch tatsächlich, dass die US-amerikanischen Banken, die haben viel bessere Möglichkeiten, diese günstigen Kredite zu vergeben. Also was man jetzt hatte im Zuge dieser Subprime-Krise, also dass da den US-amerikanischen Häuslebauern da, also dass denen diese Ninja-Kredite zugebilligt wurden, also wirklich Leute ein Haus da vorfinanziert bekamen von der Bank oder von diesen May und Mac-Leuten, diesen Immobilienbanken. Das wäre in Deutschland tatsächlich nicht gegangen, da gibt es härtere Bestimmungen. Also das stimmt schon, das kann man schon so sagen, dass das so ist. Also ich würde ja, in Deutschland wäre es vermutlich nicht möglich, dass ich als jemand, der arbeitslos ist und über kein Einkommen verfügt und der über kein Vermögen verfügt, ich könnte mir vermutlich nicht ohne weiteres einen Kredit bei einer Bank aufnehmen und mir damit ein Haus finanzieren. Das wäre nicht möglich, das stimmt schon, das kann man schon so sagen. Aber also genau mit diesen Praktiken aber, die es eben in den USA gab, haben die eben weltweit die Konjunktur angehäuft, angetrieben. Also man hat da jahrelang an etwas partizipiert, wo man dann jetzt sagt, ach, wie böse waren die doch. Also man schiebt denen etwas in die Schuhe, wovon man selbst also viele Jahre davon profitiert hat. Also du hattest ja 2000 hattest du ja diese Dotcom-Krise, also in der New Economy. Und im Anschluss an dieser Dotcom-Krise versuchte man halt weltweit wieder den Wachstumsmotor ins Laufen zu bringen. Und also gerade diese angeblich so bitterbösen amerikanischen Geschäftspraktiken, die waren es eben ganz wesentlich, die haben ganz wesentlich dafür gesorgt, dass die Börsen eben weltweit wieder, dass die Verläufe der Kurven, dass die wieder nach oben gehen können. Also weil du eben diesen unglaublichen Boom hattest an diesem US-amerikanischen Immobilienmarkt. Also so argumentiere ich da. Also nicht zu sagen, das stimmt nicht, dass das in den USA so ist, sondern man muss halt eben gucken, warum das so ist. Ist angesichts des der Tiefe und der Schwere der Krise, die gerade beobachtet werden kann, ist es doch alles ziemlich ruhig, finde ich. Also sowohl in Deutschland als auch international. Also es bleibt beispielsweise das aus, was beim Schwarzen Freitag oder in der Folge des Schwarzen Freitags stattgefunden hat, 1929 fortfolgend, nämlich dieser große Run auf die Banken, dieser große Run aufs Ersparte und so weiter, diese ganzen großen Schlangen vor den Sparkassen, diese ganzen großen Schlangen vor den Banken, bei denen die Leute versuchen, ihr Erspartes abzuheben, dieses Horten von Lebensmitteln etc., was man aus anderen Kontexten kennt etc., das bleibt alles aus. Meine Frage, woran liegt das jetzt? Ist das so eine Art Urvertrauen, die in den Staat gesetzt wird, dass der Staat das schon irgendwie richten wird? Oder wie hat man sich das zu erklären? Tja, muss ich auch erst überlegen. Also ich denke schon, das ist halt ein starkes Vertrauen, also dass es das tatsächlich gibt, also in dieser in die gegenwärtige Entwicklung. Und sehe das Problem eben tatsächlich, also wenn du sagst, dass es halt sehr ruhig bleibt, also würde ich sagen, also das gilt eben nicht für diesen Ruf nach dem Staat, der gegenwärtig auftritt. Also da sehe ich, also da denke ich, das ist die aktuelle Gefahr sozusagen. Und dieses Vertrauen auf dem Staat, also daran, in dem Punkt ist es sozusagen nicht ruhig. Und da sehe ich dann demzufolge auch die entscheidende Gefahr. Ich denke, an dem Punkt stimmt das dann auch, was von den Wirtschaftsexperten eben auch gesagt wird. Also es ist eben schon durchaus auch gelungen ist, sozusagen aus den letzten Krisen, die eben so passiert ist, eben bestimmte Schlussfolgerungen zu ziehen. Also dass es eben da gelungen ist, mit bestimmten Mitteln und Methoden die Krise zumindest nicht so stark zu machen, dass es diesen Run auf die Banken gibt. Also ich weiß, es ist von einem Fall, also in einer englischen Bank, irgendwann im September gab es tatsächlich diese Szene, dass da Leute massenhaft in Schlange standen vor der Bank und da ihre Konten abheben wollten. Ja, möglicherweise gehört das ja genau zusammen. Mhm. Auf der einen Seite der Ruf nach dem starken Staat, der auch überall von Seiten der Politik in Anführungszeichen bestätigt wird. Mhm. Dieser Ruf nach dem starken Staat kommt ja nicht nur aus der Bevölkerung, sondern der wird auch in den Talkshows und so weiter vertreten. Vielleicht gehört es genau der Ruf nach dem starken Staat oder verhält sich dieser Ruf nach dem starken Staat genau komplementär dazu, dass die Leute eben nicht zu den Banken gehen, um ihr Geld abzuheben, dass die nichts horten, weil dadurch suggeriert wird, es passiert irgendwas. Also vielleicht gehört genau das, was du als Problem ansiehst, mit dem, worauf sich meine Frage bezog, zusammen. Ja klar, die Angela Merkel hat ja auch gesagt, sozusagen die Konten sind auf jeden Fall sicher. Und es ist zwar von vielen Ökonomen, gab es einen ziemlichen Aufschrei, wie kann denn die sowas versprechen? Das ist doch totaler Wahnsinn, das kann überhaupt kein Mensch garantieren in so einer Situation. Aber da muss man schon sagen, es hat sozusagen im Prinzip auch funktioniert, ne? Und da sehe ich darin, auch insofern eine Gefahr, es ist der Staat eben tatsächlich unter Umständen hinkriegt, also mit dieser Forderung nach gesellschaftlicher Integration, die der Staat eben formuliert, also dass es halt tatsächlich gelingt, ne, dass diese Strategie auch aufgeht, aber eben um den Preis eines ganz starken Zugriffs auf die einzelnen Individuen. Und wenn da eben gesagt wird, also das Laissez-faire ist das Hauptprinzip und was der Steinbrück gesagt hat oder wenn was der Hans Werner Sinn sagt, dass man doch bitte schon Marktwirtschaft nicht mit Anarchie verwechseln solle, also nicht mit einer Gesellschaft, in der alle machen können, was sie wollen, also dann ist das sozusagen der unmittelbare, also der Zugriff aufs Individuum, der sich da anbahnt. Oder wenn der Steinbrück sich da hinstellt und sagt, das Licht am Ende des Tunnels könnte der entgegenrasende Zug sein. Also das ist tatsächlich so eine Einschwörung auf die Krise erfolgt. Und also ja, jetzt kommt was ganz Schlimmes und da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich weiß auch nicht, was es bedeuten hat, wenn die Angela Merkel halt sagt, 2009 wird ein Jahr der schlechten Nachrichten. Also ich bin da ungeheuer hellhörig, wenn sowas kommt. Aber also ja, vielleicht wären sie nicht ganz so schlecht, wie ich sie erwarte. Aber ich würde schon sagen, da kommt einiges zu, sozusagen. Also an Zumutungen, die an die Individuen gerichtet werden. Also gerade eben mit im Zuge der, also mich betrifft es ja persönlich, ne, also der Verwaltung der Sozialschmarotzer und so, wie man mit denen dann umgehen wird. Also, da wird schon einiges kommen. Im Zusammenhang mit der Krise würde mich auch interessieren, diese Überflüssigen. Also, wir erinnern uns ja vor, mit Schröder kam ja schon mal diese Hartz-IV-Geschichte, wo die Leute also sozusagen wirklich als überflüssig definiert wurden. Vorher waren sie lästig, aber da wurden sie eindeutig weggeschoben. Wie sieht das mit Emanzipation aus der Richtung? Oder sind die überflüssig und sind die so, wie du sagst, eher emanzipationsfeindlich letztendlich sogar? Oder Schwungmasse oder wie auch immer. Was denkst du, was Krise und diese Menschen, ich meine, das ist ja nicht bloß in Deutschland, dass es so eine Gruppe von Menschen gibt, die nicht mehr gebraucht werden. Oder sind die eben immer noch klassisch das Reserveheer, was erpresst? Also diejenigen erpresst, die noch arbeiten. Also ich denke, tatsächlich sind in ihrer großen Mehrzahl überflüssig. Also immer vom Systemstandpunkt aus gesehen. Ne? Ja. Also bestehen halt wenig Chancen, also diese strukturelle Arbeitslosigkeit, also in irgendeiner Weise halt einzuschränken. Aber ich meine, wenn du das sozusagen das Ganze im Weltmaßstab siehst, also sind die Überflüssigen sozusagen, die von der dieser Verwertungsmaschinerie ausgespuckt sind, also die sind ja sozusagen weltweit, also in einem ganz starken Übergewicht. Also so ein kapitalistischer Wachstumsschub ist, glaube ich, nicht denkbar. Also dass sozusagen ganze gesamte afrikanische Kontinent irgendwie in Lohn und Brot gesetzt werden würde. Also sagen, es ist so gut wie ausgeschlossen. Lage sind, emanzipatorisch zu wirken, selbst wenn sie es wollten, was man ja vielleicht schon in Frage stellen kann. Das ist eine gute Frage. Weil es gab ja diese Diskussion um das Prekariat, was vor 4-5 Jahren geführt wurde, wo man sozusagen in der Gruppe der Überflüssigen auf einmal die neue Arbeiterklasse sah und hoffte, über die ein neues revolutionäres Subjekt zu kriegen. Mhm. Also, oder sind die einfach was überflüssig und... Ja, es können natürlich auch rein prinzipiell können, denke ich, die Überflüssigen auch sagen, wir machen jetzt was anderes. Also wir formulieren jetzt gesellschaftliche Kritik. Und also es gibt keinen absoluten Zwang, dass die Leute in, sagen wir, in den palästinensischen Autonomiegebieten, dass die sich Sprengstoffgürtel umschnallen und dann mit nach Tel Aviv laufen und sich dort in die Luft sprengen. Also man kann das tun, wenn man auf bestimmte Weise denkt, aber man kann eben auch sagen, dass man das nicht macht. Also da würde ich einfach so prinzipiell davon ausgehen, Menschen können auch etwas anderes tun als so etwas. Man kann auch was Vernünftiges tun. Man kann sich auch nicht in die Luft sprengen und man kann nicht Israel verantwortlich machen für das eigene Elend und man kann emanzipatorisch wirken. Also das ist die eine Sache. Es gibt keinen absoluten Zwang in diese Richtung, dass die per se anti-emanzipatorisch wirken. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist es falsch zu sagen, dass diese Überflüssigen per se, weil sie eben überflüssig sind, eine revolutionäre Kraft entfalten könnten. Also darauf kann man überhaupt nicht hoffen. Also, naja, man kann den Punkt nicht formulieren. Also, man weiß nicht, oder ich glaube, dazu gibt es keine, oder ich würde sogar sagen, es ist theoretisch nicht funktioniert. Also, an welchem Punkt Leute tatsächlich sagen, nein, wir wenden uns ab, sowohl davon, dieses kapitalistische System weiter zu betreiben, als auch wir schlagen nicht in diesen Massenwahn um, sondern wir treten als autonome Individuen auf und machen jetzt was Vernünftiges, nämlich eine freie Vergesellschaftung. Also ich denke, das ist nur über ein, das ist eine Angelegenheit, die nur über einen Bruch mit der gängigen Entwicklungslogik denkbar ist. Aber da kann man nicht sagen, so unter den und den Bedingungen wird das passieren. Also das geht nicht. Also, weil es eben in der Geschichte meines Erachtens bisher auch noch nie passiert ist. Also Krise ohne so ein Subjekt. Also wir sind in einer Krise, Gesellschaft in der Krise. Mhm. Wir haben aber kein Objekt, was die Krise vielleicht verändern könnte in eine Richtung, wo wir alle, so unterschiedlich wir denken, aber alle hoffen wir auf eine Emanzipation, die irgendwann mal kommen könnte. Mhm. Also fehlt uns eigentlich allen das Subjekt der Emanzipation. Mhm. Das fehlt, ja. Naja, aber wobei ich da nicht, also ich würde nicht sagen, dass es ein per se ein in der gesellschaftlichen Entwicklung angelegtes Subjekt gibt. Also nicht die, die noch in Lohn und Brot stehen und deswegen, wegen denen dann deswegen alle Räder stillstehen, wenn sie die Arbeit niederlegen, als auch nicht die per se Überflüssigen. Also ich würde da tatsächlich also ans Individuum appellieren. Also schau in den Spiegel und du siehst ein revolutionäres Subjekt oder du siehst halt keins. Genau. Ich habe auch noch eine Frage. Mhm. Und zwar hast du ja vorhin in dem ersten Teil erklärt, wie sich die gesellschaftlichen Verhältnisse als naturwüchsig, also als quasi als zweite Natur darstellen. Und hast diese Darstellung und alles, was darauf aufbaut, mit dem Begriff der Alltagsreligion umschrieben. Jetzt meine Frage, warum Alltagsreligion, warum nicht Ideologie mehr im klassischen Sinn? Oder war das eher, oder hat das keinen genaueren Grund? Es wird es von daher absetzen voneinander. Also der Begriff der Ideologie beinhaltet ja einen, ich sag mal, einen, also doch einen emanzipatorischen Kern. Also der Marxische Begriff der Ideologie, also wenn beispielsweise in seiner Religionskritik, also der sehr frühen hegelischen Rechtsphilosophie, Einleitung und so, da geht es ja darum, dass die Religion schon etwas enthält, woran man emanzipatorisch anknüpfen kann. Also sozusagen, ja, die Religion ist einerseits Opium des Volkes, in dem Sinn, dass die sich damit halt verschleiern und halt ihr Leben da dahin fristen, aber perspektivisch, so in dem Glauben an eine bessere Welt, dass da halt ein emanzipatorisches Potenzial drin ist. Oder ich denke, das kann man auch bei anderen Ideologien so formulieren, na sagen wir beim Liberalismus zum Beispiel. Also das ist ja auch so, der Grundgedanke des Liberalismus ist ja sozusagen die Freiheit des Individuums. Und die wird aber vom Liberalismus eben nur behauptet, aber eben nicht tatsächlich eingelöst. Da kann man sozusagen bei einer Ideologie sagen, es enthält Wahrheit auch in einem emanzipatorischen Sinn, dass es tatsächlich wünschenswert ist, dass es die Freiheit des Individuums tatsächlich auch mal geben könnte. Und ja, von daher habe ich den Begriff der Alltagsreligion, also insofern verwende ich den insofern, um halt deutlich zu machen, dass dieser Massenwahn, der sich in der wahren Gesellschaft konstituiert, also namentlich halt der Antisemitismus und Sexismus und Rassismus auch, also die enthalten nicht so einen emanzipatorischen Kern. Also die sind insofern nur wahr, als sie Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse sind und sich durchaus diesen Verhältnissen erklären lassen, Rückschlüsse erlauben auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, aber in denen liegt jetzt kein Kern verborgen, den man irgendwie verwirklichen könnte. Und ja, von daher würde ich das absetzen, also in dem einen Punkt, diesen Punkt voneinander absetzen. Und ich denke auch, also Ideologien sind eigentlich sagen komplexer noch, ne? Also Ideologien, ideologische Reflexionen, sind schon dergestalt gestrickt, dass es da eben schon tatsächlich eine theoretische Durcharbeitung geben muss. Also, dass der gesellschaftliche Zusammenhang eben auf eine bestimmte Weise gedacht wird, aber eben notwendig falsch. Während die Alltags-, also das, was ich mit Alltagsreligion umreiße, also das ergibt sich dann sozusagen reflexhafter aus den gesellschaftlichen Verhältnissen. Also ich habe einfach aus dem Grund gefragt, weil ich den Begriff der Alltagsreligion selbst nicht so, so geeignet finde, also Clausen verwendet. Ja, ja, ja. Unter anderem, weil der der Begriff der Alltagsreligion enthält ja den Begriff der Religion schon, von dem du ja gerade durchaus richtig gesagt hast, dass der ein überschießendes Moment hat, dass er ein Moment von Wahrheit, das sich nun beispielsweise auch in der Theologie beispielsweise festmacht, hat, während Ideologie tatsächlich was anderes ist, aber letztendlich darum auch aufgrund dieser Unterscheidung oder aufgrund des Einkassierens dieses emanzipatorischen, überschießenden Momentes von Ideologie in der kritischen Theorie beispielsweise, von dem Umschlagen von Ideologie in Wahn gesprochen wird. Darum fand ich beispielsweise diesen Begriff vom Massenwahn, den du in der Übersicht verwandt hast, durchaus besser als... Der Begriff selbst stammt auch von Marx jetzt. Also er spricht im Band 3 von der Religion des Alltagslebens, so ist die Formulierung im Band 3. Und damit meint er genau, also dass sich diese, also ja, ich im Vortrag hatte ich es kurz skizziert, also dass es als natürlich gilt, dass ein Boden ein Einkommen abwirft, also bei Marx nennt das die Grundrente, ne? Oder dass Arbeit und Lohn natürlicherweise miteinander verquickt sind, also dass jede Arbeit eben einen Lohn erzeugt und dass jedes Kapital, also aus jedem Kapital, was jemand hat, ein Zins als Einkommen erwächst und dass das sozusagen für etwas ganz, also unabhängig von der theoretischen Durcharbeitung, sozusagen für alle Menschen als was ganz Selbstverständliches gilt. So, also das sozusagen eine Art zu denken, welches von den kapitalistischen Verhältnissen quasi einfach so naturwüchsig erzeugt wird. So, also so ist der Begriff der Religion des Alltagslebens bei Marx gemeint. Also er versucht dann sozusagen dieses Phänomen des gesellschaftlichen Fetischismus, was er schon am Anfang des ersten Bandes formuliert, sozusagen am Ende seiner gesamten Analyse, oder zumindest an dem Punkt, zu dem er eben gekommen ist, sozusagen nochmal sozusagen vom Hintergrund dieses Auseinanderfallens von fiktivem versus realen Kapital, sozusagen eben nochmal auf gesellschaftlicher Oberflächenebene zu formulieren. Also sozusagen der Fetisch ist ja sozusagen was Verborgenes und sozusagen die Religion des Alltagslebens dann das, was tatsächlich sozusagen in den Köpfen der einzelnen Leute sich dann auch ereignet. Also von daher fand ich den Begriff interessant, weil der eben so also bei Marx eben dieser ganz starken, in der ganz starken Verbindung mit dem Fetischismus gedacht wird. Weitere Fragen? Gut, wenn dann... niemandem weiter eine Frage einfällt, ich bis 3 gezählt habe, dann ist die Veranstaltung beendet. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Martin, für den Vortrag und auch für die Antworten. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr gekommen seid und ich bedanke mich auch nochmal bei Radio Korax, das uns seine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Okay, vielen Dank.